Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu der letzten Wissenschafts- und Kritikveranstaltung in diesem Semester. Ja, das Thema kennt ihr alle. Das ist Frau Gabi Althaus. Die ist ganz netterweise hier nochmal zu uns gekommen, hat eigentlich vor 8 Jahren hier aufgehört zu lehren, war Professorin hier im Institut für Soziologie und war vorher Lehrerin. Und was sie ganz besonders auszeichnet, ist, dass sie sich sehr intensiv mit Adorno auseinandergesetzt hat und in den entsprechenden Kennerkreisen, leider kann man sagen, dafür auch sehr berühmt ist. Ja, und damit würde ich Ihnen dann auch das Wort übergeben. Ja. Achso, nein, noch eine kurze Sache. Ja. Wir würden jetzt den Vortrag aufzeichnen, also Ton aufzeichnen. Und die Diskussion am liebsten auch. Wenn es jemandem nicht recht ist, dann bitte vor den Wortmeldungen sagen, dass wir das abschalten. Genau. Ja, ansonsten Handys bitte ausschalten. Und genau, jetzt also erstmal Vortrag und danach Diskussion. Ja. Danke. Ich weiß, jetzt geht es schon mein erstes Problem los. Wie rede ich euch denn an? Kommt mir albern vor, sehr geehrte Damen und Herren zu sagen. Aber liebe Studierende, ist auch ein bisschen anbiedernd. Also liebe Anwesende, vor ziemlich langer Zeit, nämlich vor 50 Jahren, vor fast genau 50 Jahren, veranstaltete die Deutsche Gesellschaft für Soziologie eine Arbeitstagung unter dem Titel Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Könnt ihr mich da alle verstehen? Gut. Nein? Wenn ich nicht ausdrücklich gebeten worden wäre, über diesen Streit hier zu berichten, bedürfte das sicher einer Begründung, warum man sich über sich dieses Thema, dessen Gegenstand darüber hinaus heute wirklich überholt scheint, wieso man sich so ein Thema aussucht. Müsste ich es aber begründen, und ich würde es gern, dann würde ich sagen, obwohl dieser Streit, ich würde lieber Kampf sagen, vorerst, um im Bild zu bleiben, mit einem Sieg nach Punkten für den sogenannten Positivismus ausging, meine ich, und hier oute ich mich dann bereits, dass die Positionen der kritischen Theorie alles andere als überholt sind und in vielerlei Hinsicht sogar aktueller denn je. Ich werde darauf später zurückkommen. Zunächst möchte ich die beiden Positionen, Entschuldigung, ich brauche erstmal ein Taschentuch, gleichsam von außen skizzieren. Und die eine, also die positivistische Tradition, versteht Soziologie als eine empirisch-analytische Erforschung gesellschaftlicher Sachverhalte und Gesetzmäßigkeiten. Ich sehe da hinten ein paar Lächeln, das verstehe ich. Da sind Leute, die kenne ich noch als Studenten. Und ihr habt mit Sicherheit bei mir schon was über den Positivismus gehört. Und euch kann ich natürlich nichts Neues erzählen, das ist klar. Analytisch meint die Arbeit mit systematischen Hypothesen, die von vornherein nicht beanspruchen, die Wahrheit oder die Wirklichkeit der Sache zu fassen, sondern bescheidener als Funktionsmodelle gehandhabt werden, mittels derer die erhobenen Daten geordnet werden können. Empirisch meint die Beschränkung auf solche Aussagen, die durch objektive Testmethoden verifizierbar sind. Dieses Konzept bekennt sich zur positivistischen Tradition und verleugnet nicht seine Nähe zum naturwissenschaftlichen Wissenschaftsideal. Ich nehme an, das kommt den meisten von Ihnen bekannt vor. Sie kennen das ja alle aus Ihrer Methodenausbildung. Weniger bekannt, das unterstelle ich einmal, ist die andere Position, die in den Studienplänen Ihrer Fächer, wenn ich da richtig informiert bin, keinen allzu alten, relevanten Stellenwert mehr haben, mit Ausnahme von vielleicht Habermas. Diese Position orientiert Soziologie an der Aufgabe einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Sie versteht im Gegensatz zu der positivistischen Position Gesellschaft nicht als neutrales Feld, sondern als Totalität des konkreten Lebenszusammenhangs der Menschen, dessen gegenwärtige Gestalt von seiner Geschichte und seinen Tendenzen, also dem, wohin seiner Bewegung nicht zu trennen ist. Sie hält als Theorie den Anspruch fest, wirkliches Erkennen dessen zu sein, was in Wahrheit ist. So hat Hegel einmal die Sache der Philosophie bezeichnet. Mit solch unbescheidenem Anspruch verleugnet dieses Konzept nicht seine Bindung an das Erbe der Philosophie, insbesondere und das Hegels und Marxens. Mit Hegel hält sie den theoretischen Prozess als dialektischen fest. Begriffe und Sachen verändern sich und bedingen sich wechselseitig. Also Begriffe und Sachen, Gegenstände, verändern sich wechselseitig. Und das muss in den theoretischen Reflexionsprozess einfließen. Mit Marx weiß sie, dass das Erbe der Philosophie nicht einfach in reiner Theorie, sondern nur in kritischer Reflexion auf den Zusammenhang von Erkenntnis, Interesse und Praxis eingelöst werden kann. Es wurde in dieser Auseinandersetzung mit harten Bandagen gekämpft. Und die gegenseitigen Vorwürfe führten bis zur Bestreitung der wissenschaftlichen Legitimität und moralisch-politischen Integrität. Einige Zitate mögen das belegen. Den Positivisten ist die dialektische Theorie als Methode ein Pseudos, ein Betrug. Und im Erkenntnisziel eine Hybris. Karl Popper attestiert der Dialektik gewaltige Ansprüche. Sie entbehren jedoch jedweder Grundlage. Tatsächlich gründen sie sich auf nichts anderes als auf eine unklare und verschwommene Ausdrucksweise. Nach Ernst Topitsch gehört die Dialektik zu den sogenannten Scholastiken, einer Klasse von geistigen Gebilden, die eine Zwischenstellung zwischen Mythos und Wissenschaft einnehmen. Sie vermittelt zwar den Anschein universeller Anwendbarkeit und Gültigkeit, wird aber in Wirklichkeit bloß zu einer willkürlichen, manipulierbaren Lehrformel, die es erlaubt, alles aus allem abzuleiten. Von einer als Wissenschaft aufgezäumten Geschichtsphilosophie spricht Hans Albert, davon als politische Philosophie maskierten Mythen Benjamin Nelson, aus dessen Angriff gegen Herbert Marcuse sich besonders farbige Invektiven wie Neoanarchismus, Utopismus, Verachtung wissenschaftlicher Methode und Neutralität, Rückfall in die Philosophie zitieren lassen. Die Einwände der Dialektiker gegen die Positivisten betreffen vor allem deren zu massiven Tatsachenbegriff, den restringierten Vernunftbegriff und den Verzicht auf einen Begriff des Ganzen. Max Horkheimer schreibt: Zu meinen, die Tatsachen, die die Empirie sich herstellt und zusammenstellt, seien Elemente von Gesellschaft, ist eine Täuschung. Sie sind Produkte der durch heteronome Interessen gelenkten Abstraktion, ohne Idee im Sinn der großen Philosophie. Ist Soziologie als Wissenschaft so steril, wie sie jener zu Unrecht vorwirft? Herbert Marcuse weist darauf hin: Der Begriff der formalen und neutralen Rationalität, Begriff, der ja sehr wichtig wird in dieser Auseinandersetzung, der sich so wertfrei gibt, sei selbst Ideologie. Technik und Wissenschaft als Ideologie, ein kleiner Sammelband von Habermas, habt ihr sicher schon mal gehört. Technische Vernunft ist die jeweils herrschende gesellschaftliche Vernunft. Gegen Nelsons Utopievorwurf wehrt er sich. Alles rationale Denken, das auch nur die Idee einer anderen Vernunft, einer anderen Gesellschaft als geschichtliche Möglichkeit ansieht, wird sofort denunziert. Adorno führt dieses Denkverbot auf Resignation zurück. Der Verzicht der Soziologie auf eine kritische Theorie der Gesellschaft ist resignativ. Man mag das Ganze nicht mehr denken, weil man daran verzweifeln muss, es zu verändern. Eine so eingeschränkte Wissenschaft verfehle aber unser Interesse an Gesellschaft. Ihre verdinglichten Methoden wirkten stabilisierend auf eine ohnehin verhärtete Gesellschaft zurück, reproduzieren bloß das schlechte Bestehende. Um die Erstarrung der Fronten zu verhindern und um die beiden Positionen zu sachlicher Konfrontation zu bringen, stellte die Deutsche Gesellschaft für Soziologie auf jener eben schon genannten Tübinger Arbeitstagung 1962 das Thema die Logik der Sozialwissenschaften zur Debatte. Die beiden Grundsatzreferate wurden Karl Popper und Theodor W. Adorno übertragen, den Grand Old Man, also des Neopositivismus einerseits und der dialektisch-kritischen Theorie andererseits. Und damit begann eine Kontroverse, die auf hohem Niveau, wenn auch zum Teil mit großer Schärfe geführt wurde. Man spricht bei diesem Streit inzwischen vom dritten Methodenstreit in den Sozialwissenschaften. Zur Erinnerung an den Streit Karl Mengers und Gustav von Schmollers mit der Historischen Schule der Nationalökonomie und an die Werturteilsdebatte im Umkreis Max Webers. Wie schon bei der berühmt gewordenen Werturteilsdebatte darf auch auch bei dieser Kontroverse der Ausdruck Methodenstreit nicht darüber hinwegtäuschen, dass mehr als nur ein Verfahren der Soziologie oder die Verfahren der Soziologie diskutiert werden. Dahinter stellt sich das Problem, was denn Gesellschaft sei, woher sich unser Wissen von ihr legitimiere, wie relevant es sei, vor allem aber, wie weit und in welcher Richtung unsere Erkenntnisse gesellschaftlicher Prozesse von diesen selbst, also den gesellschaftlichen Prozessen, bedingt sei und auf sie zurückwirke. Im ersten Akt der Auseinandersetzung auf jener Tübinger Tagung ging es noch harmonisch und friedlich zu. Fast allzu harmonisch und friedlich. Ralf Dahrendorf notiert darüber in seinem Diskussionsbericht, alles übrigens versammelt in diesem Büchlein, der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, also fast alle Texte, die ich nenne, sind hier in diesem Büchlein versammelt. Also darin schreibt Dahrendorf: In der Tat konnte zuweilen der Anschein entstehen, als seien Herr Popper und Herr Adorno sich in verblüffender Weise einig. Doch konnte die Ironie solcher Übereinstimmung dem aufmerksamen Zuhörer kaum entgehen. Die Diskussion brachte eine Reihe über amüsanter, also immer noch Dahrendorf, amüsanter Belege für Gemeinsamkeit der Referenten in Formulierungen, hinter denen sich tiefe Differenzen in der Sache verbergen. Beide Referenten betonten nämlich die fundamentale Rolle der Kritik. Darauf wird später zurückzukommen sein. Beide wandten sich gegen die Übernahme naturwissenschaftlicher Modelle und Methoden in die Gesellschaftswissenschaften. Beide hoben den Primat der Theorie gegenüber der Empirie hervor. Die Erfahrung habe vielmehr nur als Korrektiv eine besondere Funktion bzw. ihren Wert. So schienen die Differenzen nur in Nuancen zu bestehen, obwohl sie in Wahrheit schon vorauslagen. Denn Kritik und Methode, Theorie und Erfahrung, all diese Kategorien haben einen sehr verschiedenen Sinn im analytischen Ansatz Poppers und im dialektischen Denken Adornos. Der erste Akt der Debatte hinterließ deshalb den Eindruck, dass der Grund der Differenzen eher überbrückt als voll ausgelotet worden sei. Dies bewog Jürgen Habermas, in einem Nachtrag zur Kontroverse zwischen Popper und Adorno, den er ein Jahr später, also 1963, in der Festschrift zu Adornos 60. Geburtstag veröffentlichte, die Grunddifferenzen zwischen analytischer Wissenschaftstheorie und Dialektik, so der Titel, ebenfalls in dem Buch, deutlicher herauszuarbeiten und, wenn möglich, auf den Begriff zu bringen. Habermas sieht sie, die Differenz, im fundamental verschiedenen Sinn von Theorie bei beiden Kontrahenten. Aus diesem Grundunterschied im Theoriebegriff leitet Habermas nun die einzelnen Differenzen zwischen beiden Positionen ab. Es handelt sich dabei erstens um das Verhältnis von Theorie und Gegenstand. Zweitens um die sehr unterschiedliche Rolle, der Erfahrung in beiden Theorien. Drittens, um das Verhältnis von Soziologie und Geschichte. Und viertens, das Verhältnis von Theorie und Praxis und in ganz engem Zusammenhang damit das Problem der Wertfreiheit. Ich möchte an dieser Stelle nicht fortfahren, chronologisch weiter zu berichten. Und zwar, abgesehen jetzt von der Zeit, die wir dafür gar nicht haben, weil der Fortgang der Debatte in der von Hans Albert eröffneten zweiten Runde zwar zu einigen Präzisierungen beider Positionen führte, aber keineswegs zu einer Verständigung. Im Gegenteil, schon die Titel der nun folgenden Texte, der von Albert lautet »Der Mythos der totalen Vernunft«, worauf Habermas mit »Gegen einen positivistisch halbierten Rationalismus« Erwiderung eines Pamphlets replizierte, sie gehen aufs Ganze. Dabei werden die Argumente immer ziselierter und spitzen sich letztendlich auf das Problem der Wertfreiheit. Der Wertfreiheit oder eben Wertneutralität der Wissenschaft. Und das Problem der Wertfreiheit ist, zumindest in der Art, wie Habermas es angeht, die Krux für die kritische Theorie und, so nehme ich an, der Grund für meine oben aufgestellte Behauptung eines, wenn nicht K.O.-Sieges, aber dennoch eines Sieges nach Punkten für den Positivismus. Ich möchte stattdessen unter der Berücksichtigung der von Habermas oben zitierten Differenzen zwischen beiden zur Rede stehenden Positionen anhand von drei Begriffen, die in dieser Auseinandersetzung zum Problem werden, versuchen, den Positionen von Adorno und Popper etwas mehr Leben, das heißt in diesem Falle etwas mehr Streit einzuhauchen, falls das geht. Es handelt sich um die Begriffe. Die Begriffe haben natürlich alle Gegenstände. Sie beziehen sich auf Gegenstände. Sie meinen etwas, was wir in der Wirklichkeit vorfinden. Es soll sich also handeln um die Begriffe Gesellschaft, Widerspruch und Wertfreiheit. An dieser Stelle eine Zwischenbemerkung bzw. eine Bemerkung zum Verfahren. Ich möchte von jetzt an nicht mehr gleichsam ablesen, sondern nur mit Hilfe von Stichworten einigermaßen frei sprechen. Und was mich betrifft, also von mir aus, wie immer ihr das handhabt, weiß ich nicht so genau, könnten wir nach jeweils, also hier bereits anfangen zu diskutieren. Denn ich werde, wie gesagt, versuchen zu klären, also die Begriffe, die Rolle, die sie jeweils spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da sofort Fragen auftauchen. Also ich hätte keinen Einwand, wenn sie denn sofort gestellt werden. Wie siehst du das? Gerne. Also meldet euch einfach, wenn es passt. Ja. Ja, Frage. Was ist das, Gesellschaft? Ich vermute, es geht euch, wie auch mir und wie fast allen anderen, man macht sich das bloß nicht so klar. Klar, es ist einem völlig klar, was Gesellschaft ist. Aber in demselben Moment, wo man nun genauer überlegt, was ist das, weiß man es überhaupt nicht mehr. Es ging, ich glaube, es war Augustin, dem ging das genauso mit der Zeit. Er sagte, natürlich weiß ich, was Zeit ist, ganz klar. Aber im selben Moment, wo ich anfange, darüber nachzudenken, weiß ich fast gar nichts mehr über die Zeit. Und so ähnlich ist es ja mit dem Begriff Gesellschaft. Also auf den ersten Blick scheint das alles selbstverständlich genug. Zum Beispiel die Menschen samt der Gruppen verschiedenster Größenordnung, verschiedenster Bedeutung, aus denen sie sich zusammensetzt. Aber fährt Adorno fort, der mit diesen Sätzen seinen kleinen Text über Gesellschaft beginnt, man kann leicht einsehen, dass der Begriff der Gesellschaft mit diesem Substrat, also die Gruppen von Größenordnung und so weiter, dass das nicht ohne weiteres mit dem koinzidiert, was Gesellschaft meint. Und Adorno fährt fort, dem, was das eigentlich Gesellschaftliche oder was als solches gedacht wird, kommt man wohl näher, wenn man den Begriff auf das zentriert, was sich auf den Zusammenschluss und die Trennung der biologischen Einzelwesen oder Mensch bezieht. Also Individuum, Gesellschaft. Und zwar Individuum ist ja mehr als ein biologisches Einzelwesen, aber als Ausgangspunkt geht es ja um das, was man sozusagen Vergesellschaftung nennt, verschiedener biologischer Einzelwesen. Und das, wodurch sie ihr Leben reproduzieren, die äußere und die innere Natur beherrschen, und woraus auch Herrschaftsformen und Konflikte in ihrem eigenen Leben folgen. Doch auch diese Fragestellung reicht nicht an das heran, was immer im Begriff von Gesellschaft mitschwingt. Dass es eben mehr sei, als das, was man gerade betrachtet. Und Gesellschaft, also was darin mitschwingt, ist ein Begriff oder einer jener historischen Begriffe, denen es eigen ist, dass sie sich nicht definieren lassen. Alle Begriffe, in denen sich ein ganzer Prozess semiotisch zusammenfasst, entziehen sich der Definition. Definierbar ist nur das, was keine Geschichte hat. Selbst diese an sich noch fast harmlose Formulierung Nietzsches, die Adorno gleich zu Beginn seines kleinen Textes zustimmend zitiert, offenbart nun bereits ein schon fast gigantisch zu nennendes theoretisches Problem. In der erkenntniskritischen und erkenntnistheoretischen Tradition hießen Begriffe, die sich nicht definieren lassen, spekulativ. Spekulativ insofern, man könnte dafür als Beispiel den Begriff Gottes nehmen, an dem lässt sich das sehr gut demonstrieren. Also spekulativ insofern, als wenn man den Begriff Gottes nimmt, man selbst in einer unendlichen Reihe von Urteilen, also Prädizierungen. Gott ist groß, Gott ist weise, Gott ist gütig oder auch nicht gütig. Da ist es unmöglich, den Gott, in dessen Begriff ja steckt, dass er alles ist, der ist nicht vollständig prädizierbar in empirischen Attributen Und das heißt dann, dass dieser Begriff durch Erfahrung und Empirie nicht vollständig einholbar ist. Insofern, also spekulativ, Erfahrung, durch Erfahrung ist er nicht vollständig einholbar. Verstanden? Gut. Ähnliches gilt nun für den Begriff Gesellschaft. Gesellschaft ist nämlich, sagt Adorno, verstehbar und unverstehbar in eins. Und das spekulative Moment ist insofern auch, Zitat Adorno, keine Not der gesellschaftlichen Erkenntnis, sondern ihr als Moment, wohlgemerkt als Moment, unentbehrlich. Mag auch die idealistische Philosophie, die einmal die Spekulation glorifiziert hat, vergangen sein. Das ist sie nämlich. Und dennoch, dieses spekulative Moment, wenn es um den Begriff der Gesellschaft, auch andere, aber wir sind bei Gesellschaft, geht, ist unentbehrlich. Ja, in meinem Text steht sie immer. Jetzt sage ich aber jetzt schon die ganze Zeit, ihr und du. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass es andere Zeiten sind als früher. Also, ihr ahnt vielleicht, was allein schon hierzu Popper einzuwenden hat. Ein solcher nicht definierbarer Begriff von Gesellschaft, der auf die Totalität oder das Ganze des gesellschaftlichen Lebenszusammenhangs zielt, der dann auch noch eine geschichtliche Gestalt hat und Tendenzen hat, kann überhaupt für den Positivismus kein mögliches Objekt sozialwissenschaftlicher Erkenntnis oder Theorie sein. Nenne die sich nun kritisch oder nicht. Ausgeschlossen. Nur zum besseren Verständnis jetzt noch also ein paar Sätze zur positivistischen Wissenschaftsauffassung. Das ist an dieser Stelle wichtig. Denn abgesehen davon, dass Theorie im Singular bei Popper nichts anderes heißt als Logik. Und Logik ist natürlich kein Gegenstand, sondern eine Denkform. Ist also rein die subjektive Seite von Erkenntnis. Und diese Denkform, also diese und Logik, ist in allen Wissenschaften für Popper wohlgemerkt die gleiche. Das ist gar keine Frage. Theorien kommt nur im Plural vor. Es gibt nicht eine Theorie da und davon, die kommt nur im Plural vor. Und meinen Theoreme, in Poppers Worten deduktive Systeme, Erklärungsversuche, die durch ihre Folgerungen, also Schlussfolgerungen aus verschiedenen Urteilen, deduktiv abgeleitet, rational kritisierbar sind. Diese deduktiven Systeme fungieren also als etwas wie formale Raster, in denen dann empirische Daten, quasi Gegenstände, Sachverhalte, auf ihre funktionalen Zusammenhänge hingeordnet werden kann. Dabei kommt es nicht, ich betone das nochmal, das habe ich aber vorher auch schon gesagt, ob die Daten, die gemessen werden sollen, in ihrem wirklichen Wesen zu begreifen. Dieser Anspruch besteht explizit nicht, sondern nur darauf, dass erstens vorher genau definiert wird, was gemessen werden soll. Und zweitens, dass die Deduktionen oder die deduktiven Systeme logisch einwandfrei sind. Soll heißen, sie dürfen keine sich widersprechenden Hypothesen beinhalten. Theorien vom Charakter des Systems, also positivistisch, sind also notwendig, erstens partiell und zweitens formal. Ihr Gegenstand sind isolierbare Regeln, Zusammenhänge von Daten und Funktionen. Gegenstand analytischer Sozialwissenschaft sind deshalb gesellschaftliche Zusammenhänge, die isolierbar und regelmäßig sind. Gesellschaft als Ganze daher kein mögliches Objekt analytischer Theorie, sondern sie kommt in ihrer Sicht nur als formaler Grenzbegriff vor, als System aller Systeme. Hier in diesem Zusammenhang eine kleine Anmerkung zum Verhältnis von Soziologie und Geschichte oder beziehungsweise zum Problem der Geschichte. Geschichte, klar, die gibt es natürlich, aber sie ist laut nach Popper überhaupt nicht theoriefähig. Ein Historiker kann immer nur individuelle Ereignisse beschreiben, schildern und so weiter. Gesetzmäßigkeiten, die isolierbar oder wiederholbar sind, sind aus den je individuellen Ereignissen nicht ableitbar. Habt ihr vielleicht alle schon mal gehört? Es gibt ja ein sehr berühmtes Buch von Popper, Das Elend des Historismus, was auch viele politische Debatten nach sich gezogen hat. Also sofern in der Geschichte Gesetzmäßigkeiten, also irgendwelche, oder der Historiker versucht auf solche zu rekurrieren, dann argumentiert er, wenn denn überhaupt, aber dann soziologisch und nicht historisch. Das ist Poppers These. So viel also zum Begriff der Gesellschaft mit seinem spekulativen Element, also der Nicht-Definierbarkeit. Nun kommt es aber auch noch schlimmer. Nicht nur, dass der Begriff Gesellschaft nicht definierbar ist. Er enthält in der Fassung, die Adorno ihr gibt, auch noch einen Widerspruch. Ihr habt das, Adorno formuliert nämlich, ich habe es oben schon zitiert, zitiere es nun nochmal: Gesellschaft ist verstehbar und unverstehbar in eins. Ihr habt das ja noch im Ohr, das oberste methodologische Prinzip des Positivismus ist die Widerspruchsfreiheit. Was Popper im Übrigen von Hegels Dialektik und deren Lehre vom Widerspruch, dabei handelt es sich natürlich, daran knüpft kritische Theorie an. Was er davon hält, möchte ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Ich zitiere: Ich bin der Ansicht, dass sie, also die Lehre vom Widerspruch, die übelste all jener absurden und unglaublichen philosophischen Theorien darstellt. Und die ganze Entwicklung der Dialektik sollte als Warnung dienen gegen die dem philosophischen Systembauen inhärenten Gefahren. Sie sollte uns daran erinnern, dass die Philosophie nicht zur Grundlage für irgendwelche Arten wissenschaftlicher Systeme gemacht werden darf. Zitat Ende. Aber Adorno wäre nicht Adorno, wenn er sich von einem solchen Verdikt ins Boxhorn jagen lassen würde. Adorno geht doch einen Schritt weiter. Es wird nämlich für ihn gerade dieser Widerspruch nämlich dass die Gesellschaft verstehbar und unverstehbar gleichzeitig ist. Dieser Widerspruch wird für Adorno zum Motor rationaler Kritik. Rationaler Kritik an der Gesellschaft. Ich führe das im Folgenden etwas aus. Gesellschaft ist verstehbar. Alles jetzt immer Adorno, nur irgendwie transformiert in etwas einfachere Sätze durch mich. Gesellschaft ist verstehbar insofern, als der in ihr, in der Gesellschaft, objektiv maßgebende Sachverhalt des Tausches rational ist, mindestens um den Begriff der Rationalität zentriert. Das muss ich, glaube ich, erläutern. Also noch einmal, dieser Widerspruch wird zum Motor rationaler Kritik. Und zwar der rationaler Kritik, die jetzt auf Gesellschaft zielt und ihre Art von Rationalität. Also zur Kritik steht dabei der Rationalitätsbegriff. Nur assoziativ jetzt gesagt. Von Horkheimer gibt es eine berühmte Aufsatzsammlung, schon aus den 30er, 40er, 40er, weiß ich nicht genau, zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Und instrumentelle Vernunft meint eine vereinseitigte Vernunft. Also im Vernunftbegriff etwa Kants, ein großer Vernunftbegriff war intendiert in den drei Kritiken. Leider stößt Kant dann auf das Problem, dass die Vernunft, sagen wir mal, verschiedene Facetten hat. Also einmal sowas wie, Kant nennt das reine Vernunft und meint damit die Vernunft, also den Vernunftbegriff, der, sagen wir mal, den Naturwissenschaften zugrunde liegt. Also die Beobachtung äußerer Gegebenheiten, also der äußeren Welt und der Versuch, Gesetzmäßigkeiten herauszufinden. Nicht alles in allem, aber im Wesentlichen kommen dabei Sätze heraus, die Wenn-Dann-Beziehungen gehorchen. Und dann gibt es einen Aspekt der Vernunft, den nennt Kant die praktische Vernunft. Und die bezieht sich quasi auf alles das, was man soll oder müsste oder eben nicht soll oder nicht darf. Also solche Sätze, die Sollens, die irgendein Sollen ausdrücken. Sie sind praktisch moralisch, diese Facetten der Vernunft, wohlgemerkt. Dies gehört aber bei Kant zum Vernunftbegriff. Und das ist ganz entscheidend. Dann gibt es die dritte, die spielt in diesem Zusammenhang nicht so eine große Rolle, das ist die Urteilskraft. Das ist praktisch sowas wie ästhetische Urteilskraft. Fragen darüber, was mit Grund schön oder eben hässlich genannt werden kann und darf. Das heißt die Kritik der Urteilskraft bei Kant, diese drei Kritiken. Auf das hierauf geht jetzt die Kritik, das muss ich ein wenig aufführen, der Rationalitätsbegriff der bürgerlichen Gesellschaft oder meinetwegen seit der bürgerlichen Gesellschaft tendenziell werden also sowohl die praktische Vernunft, also die moralischen Fragen, als auch die ästhetischen Fragen aus der reinen Theorie verbannt. Und der Begriff Ratio meint nicht den Vernunftbegriff mit all seinen Facetten, sondern meint technologische Rationalität oder instrumentelle Vernunft. Und auf diesen wenn Adorno sagt, dass dieser Widerspruch verstehbar, unverstehbar zum Motor rationaler Kritik wird, die auf die Gesellschaft und den in ihr vorherrschenden Begriff von Rationalität zielt. Also, verstehbar, so könnte man es auch formulieren, ist der Teil an der Gesellschaft, der um den objektiven Sachverhalt, objektiven Sachverhalt des Tausches gruppiert ist. Es ist ja, wenn man so will, also das gesellschaftliche Grundgesetz, nach dem sich die gesamte Gesellschaft organisiert, um den Markt herum, wie man das ja heute nennt. Und es ist der Markt, der alles reguliert. Muss man sich klar machen, dass das Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft auf dem Höhepunkt, also jetzt der bürgerlichen Gesellschaft, dass das Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft von sich selbst und von den Mechanismen ihres Funktionierens war, dass gleichberechtigte Individuen, also Gleiche, sich auf den Märkten freiwillig, also in Freiheit begegnen und Äquivalente tauschen, soll heißen Gleiches tauschen. Dieses, die gleichsam rationale Konstruktion des Funktionierens der bürgerlichen Gesellschaft, also auf diesen Teil stand. Dies kann man, so Adorno, ist verstehbar an der Gesellschaft. Nicht verstehbar das und warum die Konstruktion, das ist die rationale Konstruktion des Tausches, warum die sich selber immer mehr und immer weiter vom Modell der logischen Vernunft entfernt. Zum Beispiel, also in der frühen bürgerlichen Gesellschaft, es stehen sich Gleiche gegenüber und tauschen Gleiches. Und sie führen in ihrer Konsequenz zur Ungleichheit. Zu Marktzeiten eben entstehen daraus die Klassen. Also Lohnarbeit einerseits, Kapital andererseits. Das kann man nicht verstehen unter der Voraussetzung dieser rationalen Konstruktion, also des Tausches. Heutzutage haben wir mehr zu befürchten als die Entstehung von Klassen. Man muss ja befürchten, dass diese so angeblich rational konstruierte Gesellschaft Menschen und Erde systematisch zerstört. Das ist ja irgendwas, was am Horizont ist. An dieser Stelle der Argumentation bezieht möchte ich Adorno zitieren, der sich hier auf Marx beruft. Das möchte ich euch vorlesen. Also nochmal, warum? Warum ich jetzt vielleicht doch nochmal, warum ich es vorlese? Es geht darum, also dass dieser Widerspruch im Begriff der Gesellschaft zum Motor rationaler Kritik wird. Und zwar rationaler Kritik an der Gesellschaft, die diese Gleichheit und Freiheit voraussetzt. Großartig bekundet sich die Einheit von Kritik im wissenschaftlichen und metawissenschaftlichen Sinn im Werk von Marx. Es heißt Kritik der politischen Ökonomie. Ihr müsst verzeihen, ich bin nicht sicher, was bei euch vorhanden ist, was ihr darüber überhaupt wisst. Vor 30 Jahren wusste ich das, was ich da voraussetzen kann und was nicht. Ich tue es jetzt einfach und versuche ein wenig zu erklären. Also, es heißt nicht Theorie bei Marx. Auch wie es bei Kant nicht heißt, Theorie von, sondern Kritik der reinen Vernunft. Kritik der praktischen Vernunft. Und eben Kritik der politischen Ökonomie. Das ist die Tradition, in der hier gedacht wird. Also es heißt Kritik der politischen Ökonomie, weil es aus Tausch und Warenform und ihrer immanenten logischen Widersprüchlichkeit das seinem Existenzrecht nach zu kritisierende Ganze herzuleiten sich anschickt. Die Behauptung der Äquivalenz des Getauschten, Basis allen Tausches, wird von dessen Konsequenz desavouiert. Indem das Tauschprinzip Kraft seiner immanenten Dynamik auf die lebendige Arbeit von Menschen sich ausdehnt, verkehrt es sich zwangvoll in objektive Ungleichheit, die der Klassen. Prägnant lautet der Widerspruch daher, dass beim Tausch alles mit rechten Dingen zugeht und doch nicht mit rechten Dingen. Logische Kritik und die emphatisch-praktische, moralische, die emphatische Kritik, die Gesellschaft müsse verändert werden, allein schon, um den Rückfall in die Barbarei zu verhindern, sind Momente der gleichen Bewegung des Begriffs. Zitat Ende hier auch. Ich hoffe, das ist etwas klar geworden, weil ich vorher ja versucht habe zu erklären, dies mit dem Tausch. Und Marx ist so verfahren, also jetzt in der Darstellung im Kapital, dass er die bürgerliche Gesellschaft und ihr Selbstverständnis, dass nämlich Freie und Gleiche sich auf dem Markt gegenüberstehen und Äquivalente tauschen. Von dieser Annahme geht Marx aus und stößt dann auf den Widerspruch, also das Resultat, die entstehende Klasse des Proletariats. Die sind ja nun keineswegs mehr gleich. Und das leitet er ab aus der Dynamik dieses Tauschprinzips, das am Anfang sich nur auf Waren bezog, also auf fertige, hergestellte Waren. Aber mit der Entstehung jetzt des Kapitalismus bzw. dieser Produktionsweise greift dieses Tauschwertproblem also auf die Arbeitskraft über. Und die Arbeitskraft ist nun eine, wo man nicht klar berechnen kann, was sie wert ist, wie viel Zeit, weil sie Anlage des lebendigen Individuums ist. Alle Probleme, die sich dann um die Länge des Arbeitstags ranken, bis heute um die 40-Stunden-Woche, 36-Stunden-Woche, gehen um dieses Problem der nicht vollständig Definierbarkeit des Werts der wahren Arbeitskraft. Und aus dieser Dynamik, die sozusagen zu diesem Widerspruch führt, leitet er dann ab, das zu kritisierende Ganze, dass nämlich Ungleichheit entsteht. Aus dem gleichen Sachverhalt heraus entsteht nun auch immer wieder für Adorno, für Marx in dem Falle selbstverständlich auch, dass das zu der Forderung fast zwingend führt, dieses Resultat, die Gesellschaft muss sich verändern. Also sie muss das einholen, was sie gleichsam im Begriff, was sie verspricht, was sie versprochen hat in ihrem Selbstverständnis. Ich komme darauf später nochmal zurück, denn das wird wichtig für Moment. Ja. Jetzt bin ich in meinen Seiten hier. Aber so ist, wie Adorno meint, zeigen zu können, dass der Widerspruch im Gegenstand selbst liegt. Dann kann man, ja, man darf sogar nicht, um der Methode willen, für die Methode Widerspruchsfreiheit verlangen, wie Popper es tut. Es wird hier deutlich, oder vielleicht auch noch nicht, wie unterschiedlich der Kritikbegriff bei Popper und bei Adorno ist. Für beide, auch für Popper, ist der Begriff der Kritik unglaublich wichtig. Aber ich erinnere euch, für Popper besteht ja Objektivität überhaupt nicht in irgendeiner Erkenntnis über eine Sache. Erkenntnisse sind laut Popper immer nur vorläufig, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie falsifiziert werden. Das weit über die Soziologie bekannte Beispiel vom schwarzen Schwan. Also der Satz, alle Schwäne sind weiß, gilt so lange, bis er falsifiziert wird. Das heißt, bis ein schwarzer Schwan irgendwo auftaucht. Also Objektivität besteht für Popper nicht in der Erkenntnis, sondern ausschließlich in der Objektivität der Methode. Das ist ganz klar. So, und insofern bezieht sich Kritik bei Popper immer auf Selbstreflexion, also auf Selbstkritik der Theoriebildung, auf Reflexion über ihre Sätze, Theoreme, Begriffsapparaturen und Methoden. Darauf meint aber Adorno, darf sich darauf nicht beschränken, also auf die Reflexion der Methode, sondern es müsste sich um den Gegenstand handeln. Also sie darf sich darauf, auf diese Reflexion ihrer eigenen Sätze, Theoreme, Begriffsapparaturen und Methoden nicht beschränken und dann in dieser Widerspruchsfreiheit fordern. Das bedeutet für Adorno, die Antagonismen in der Wirklichkeit durch methodische Aufbereitung zum Verschwinden zu bringen. Und dies macht die, wenn man sagt, diese harmonistische Tendenz, oder man könnte auch sagen, affirmative Tendenz an das gesellschaftliche Bestehen, ist, wenn man denn so will, der Hauptvorwurf gegen die positivistische Theorie. Um der Methode willen wird so lange umdefiniert, bis denn das Ganze widerspruchsfrei ist, unabhängig vom Gegenstand, auf den es sich das bezieht. Ein Beispiel vielleicht. Wenn also wenn zum Beispiel die Sozialwissenschaft, keine spezielle jetzt gemeint, sondern ganz allgemein, einerseits den Begriff einer liberalen Gesellschaft als Freiheit und Gleichheit fasst. Das tut sie ja, eine liberale Gesellschaft ist eine von Freien und Gleichen. So. Andererseits aber, so wie der Positivismus, den Wahrheitsgehalt dieser Kategorien, also Freiheit und Gleichheit, bestreitet. Das tut sie nämlich. Und zwar aufgrund der bestehenden Ungleichheit und Machtverhältnisse. Sie bestreitet also die Möglichkeit von Freiheit und Gleichheit, obwohl sie auch sie von der liberalen Gesellschaft ausgeht. Wenn das in den Sozialwissenschaften so ist, dann handelt es sich nicht um logische Widersprüche oder um nachträglich hinzutretende empirische Einschränkungen, Differenzierungen und so weiter, die durch korrekte Definitionen wegzuräumen wären, sondern für Adorno um die strukturelle Beschaffenheit der Gesellschaft als solcher. So, erst einmal bis hierhin. Gibt es Fragen? Wie soll ich das verstehen? Alles verstanden oder gar nichts? Ja? Ich bin jetzt manchmal durcheinander gekommen mit der Methode und den Voraussetzungen, die man an die Gesellschaft stellt. Also für mich ist das nicht identisch und ich finde, wenn man jetzt die Widerspruchsfreiheit der Methode voraussetzt, dann setzt man sich automatisch mit voraus, dass die Anforderungen, die man jetzt an eine freie Gesellschaft stellt, auch widerspruchsfrei sind. Also ich sehe da jetzt noch nicht, wie du das eine aus dem anderen folgst. Ja, sind jetzt eben verschiedene Grundannahmen. Für Adorno, beziehungsweise die kritische Theorie, gibt es, wenn man so will, keine vom Gegenstand isolierbare Methode. Also eine Methode kann nicht von außen, welcher auch immer, von außen an die Gegenstände sozusagen aufgeklebt werden, nach denen sich dann die Gegenstände irgendwie richten müssen, sondern Methode und Gegenstand, das heißt, dass der Gegenstand und das Nachdenken über den Gegenstand sind nicht auseinanderzureißen. Und ich meine, wenn bei Popper, es ist ja zweierlei, also nicht, was jetzt der Einwand gegen eine kritische Theorie der Gesellschaft ist. Nicht definierbarer Begriff. Das ist jetzt laut Popper buchstäblich verboten. Also es wird, also die Gegenstände sind für Adorno vorgegeben, also in dem Falle Gesellschaft. Und man muss sich dieses Ungetüm also anschauen und sehen, was und wie man sich dem erkenntnismäßig nähern kann. Für den Positivismus ist ja typisch, dass er die Gegenstände völlig frei definieren kann, die er untersuchen will und messen. Und die Gegenstände werden so, jetzt ein bisschen polemisch formuliert, die Gegenstände werden so definiert, also sind frei definierbar. Und entscheidend ist nur, dass sie richtig definiert sind und aussagen, was gemessen werden soll. Und die Widerspruchsfreiheit sozusagen ist ein methodisches bzw. methodologisches Postulat. Also ein Denkprodukt, muss man sagen. Ja? Und Adorno meint nun, mit Denkprodukt allein, also mit Logik allein, lässt sich Gesellschaft als übrigens ein lebendiger Organismus, ist ja kein Objekt wie meinetwegen ein physikalisches Gesetz. Also der Gegenstand ist ja einigermaßen klar definierbar und untersuchbar. Und deswegen, der Widerspruch liegt für Adorno im Gegenstand selbst, den er untersucht, nämlich Gesellschaft. Und eine Methode, die als solche widerspruchsfrei sein muss, kann dann allenfalls versuchen, die Widersprüche durch Umdefinitionen zu eliminieren. Also wenn sie in der Sache liegt. Also es ist ja nicht so, dass Adorno nun jetzt sagen würde, Widerspruch ist die richtige Methode. Ja? Das ist ja nicht die Behauptung, sondern nur die, dass wenn der Gegenstand selbst nicht widerspruchsfrei ist, dann hilft es nichts. Also durch Reflexion, also und Selbstkritik und so weiter, so lange zu formulieren, bis der Widerspruch weg ist. War das eine Antwort? Ja, ich habe natürlich jetzt eine Entgegnung erreicht. Ja. Vielleicht später. Ja, gut. Nein, es handelt sich natürlich, wie vorher schon gesagt, um wirklich grundverschiedene Konzeptionen. Ne? Also was den Kritikbegriff betrifft, bei Popper bezieht er sich nur auf die Methode, bei Adorno bezieht er sich auf den Gegenstand, ja, und Kritik. Und sie entsteht, aus, wenn man so will, aus dem Abgleich, beziehungsweise der Wechselseitig, des sich wechselseitig ineinander reflektierens von Gegenstand, also von Gegenstand und Begriff. Vielleicht können Sie ja erstmal mal den letzten Teil machen und dann. Kann ich machen, ja. Ja, ja. Also das Dritte, was ich ja versprochen hatte, war die Wertfreiheit, Wertneutralität. Und die war ja nun implizit schon enthalten. Sollen wir noch mal kurz unterbrechen? Ja, klar. Das ist jetzt schon eine begriffliche Frage, weniger inhaltlich zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich würde nur interessieren, ob ich kein Soziologie-Student bin oder ähnliches, wie unterscheiden Sie die Begriffe Positivismus und kritischer Rationalismus? Denn Popper selbst unterscheidet sie ja, beziehungsweise distanziert sich in seinem Werk vom Positivismus, zumindest in wissenschaftstheoretischer Hinsicht. Ja. Also das ist völlig richtig. Popper legt ja Wert darauf, nicht ein Positivist zu sein, sondern er nennt sich kritischer Rationalist. Also das ist kritischer Rationalismus. Das ist ja jetzt, deswegen kommt es ja zu dieser, wie ich berichtet habe, bei diesem Soziologentag, beide reden sie von Kritik. Und was kritisieren sie eigentlich? Also, der Positivismus ist ja, wenn man so will, uralt. Also, die Begründung der Soziologie mit dem Franzosen Comte, sozusagen das war ja quasi auch der Begründer des Positivismus. Und durch das ganze 19. Jahrhundert bereits, 20. Jahrhundert, herrschte also ich nenne das mal jetzt einen puren, naiven Positivismus. Um 1920er Jahre entstand in Wien, also der sogenannte Wiener Kreis. Und die begründeten also den sogenannten Neopositivismus, wie man heute sagt. Und zwar, indem sie nicht mehr oder weniger krude Empiristen waren, sondern, also man sagte auch zum Positiv oder sagt auch logischer Positivismus. Popper nun, der gehört eindeutig in diese Reihe, aber er unterscheidet sich vom Positivismus einerseits dadurch, dass er praktisch keine Objektivität der Erkenntnis anerkennt. Also die gibt es nicht, die ist immer nur vorläufig. Und sobald das falsifiziert ist, muss man neu nachdenken. Also das wesentliche Moment von Erkenntnis ist Falsifizierung und nicht positive Bestätigung. Also das ist der eine Aspekt, in dem Popper sich unterscheidet. Und der zweite, dass er eine Verfeinerung der Methoden, das habe ich ja versucht ausführlich zu beschreiben, sonst kommt der Begriff der Kritik im Positivismus kaum vor. Also dass Kritik eben bedeutet, kritische Reflexion, nur, wie soll man mal sagen, ein Fortschritt in der Wissenschaft ist überhaupt nur zu erzielen durch die kritische Methode, so wie Popper sie versteht. Und insofern ist er wirklich, also man könnte jetzt sagen, kein strenger Positivist. Das ist er noch in einem anderen Sinne, auf den ich jetzt gleich komme, auch nicht. Deswegen ja die Zuhörer bei dieser Arbeitsteilung also irgendwie auf die Idee kamen, die haben die gleiche Terminologie und verwenden die gleichen Begriffe. Deswegen, da gibt es offenbar gar keine Differenz. Wer hat denn den Begriff geprägt, Positivismus, Streit? Streit? Ja, oder Positiv, also dieser Diskurs dann als... Als Streit? Nee, als positivistischen Streit zu bezeichnen. Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Also ganz offenbar ich weiß es wirklich nicht, aber die Herausgeber dieses Bandes, ich nehme an, Deutsche Gesellschaft für Soziologie, der Positivismus streikt. Der Begriff Positivismus stammt von Comte, also schon von Comte. Aber wieso auch wie, was ich schon gesagt hatte, der Werturteilsstreit, so hieß ja die Vorgängerveranstaltung im Umkreis von Max Weber in den 20er Jahren, 1920er Jahren. Ja. Wie schätzen Sie das zum einen, die Entwicklung in sozialwissenschaftlichen Methoden weg von so Hypothesen geleiteten quantitativen Verfahren hin zu qualitativen, erstmal eigentlich so auch theoretisch begründeten Methoden, die ja heutzutage, ich weiß nicht, in den letzten Jahrzehnten ja schon auch mehr Beliebtheit erfahren haben. Mhm. Wendet sich denn die kritische Theorie oder die in der Zivilisation von der Schule grundlegend gegen Empirie oder gegen die hypothesengestützte empirische Vorgehensweise? Also sie stellt sich überhaupt nicht gegen empirische Forschung. Ja. Also das ist ein großes Missverständnis, was immer, also was von allem Anfang an in diesem Streit maßgebend war. Ich würde sagen, also Habermas in seiner Erwiderung beziehungsweise in seinem Versuch der Präzisierung klärt ganz eindeutig, dass er nichts, aber auch gar nichts gegen empirische Forschung hat. Und das gilt auch für Adorno. Der sagt das ist hier auch ein Text drin, Soziologie und empirische Forschung. Wogegen sie sich wenden ist, gerade insbesondere jetzt bei Popper auch, diese mehr oder weniger Absolutsetzung von Methode. Nicht? dass also die Gegenstände quasi keine Rolle spielen. Das trifft natürlich nur halb zu. Also Popper konzediert, dass es Interessen gibt, dass es Wünsche gibt und so weiter und dass auch ein Sozialwissenschaftler sowas hat und dass das irgendwie einfließt in seine Forschung. Aber das ist alles nur vorwissenschaftlich. Das ist das eine. Und das andere, diese Absolutierung oder Absolutsetzung von Methode, als seien das quasi ewige Wahrheiten. Die Nicht-Selbstreflexion des Positivismus auf seine eigene Bedingtheit. Der Positivismus ist wie jede Wissenschaft und wie jede Philosophie doch entstanden aus einem gesellschaftlichen Kontext. Ist also historisch bedingt aus einem gesellschaftlichen Kontext. Und als solcher wirkt er selbst zurück. Also die Sichtweisen, wie man nachdenkt über die Gesellschaft, das ist ja nicht wirkungs- und bedeutungslos für den Gegenstand, mit dem man sich befasst. Also es geht eigentlich nur darum, nicht, das wäre ja auch ein völliger Unsinn, immerhin sind die ja einigermaßen erfolgreich, also die sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden. Aber sie ergreifen, so die kritische Theorie, sie ergreifen nur einen Teil der Gesellschaft, und zwar den Teil des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der quasi wie Natur funktioniert, also regelmäßig und isolierbar. Und dies sind, da verwende ich dann jetzt einen Begriff, der noch nicht vorkam heute, das sind alles bereits Verdinglichungen, die aus dem historischen Prozess folgen. Verdinglichungen, alle ja wahrscheinlich schon mal gehört im Begriff, meint Vergegenständlichung. Also in Verhältnissen, in Dingen sozusagen kulminiert ja ein ganzer Prozess in diesen Gegenständen. Aber Verdinglichung meint natürlich noch etwas anderes, also den kann man konnotieren mit dem Begriff Entfremdung. Das heißt, die spezifische Art und Weise, wie gesellschaftlich produziert wird, die zurrt sich in diesen Dingen zurecht und führt zu so etwas wie falschem Bewusstsein. Eine marxische Definition von Ideologie. Und zwar objektiv falsches Bewusstsein. Also das muss den Menschen so erscheinen, weil es verkehrte Verhältnisse sind. Ich weiß, ich rede jetzt in einigermaßen sibyllinisch. Ich müsste dazu sehr, sehr viel weiter ausholen. Also die ganze Problematik der Fetischcharakter, also Fetischcharakter der Ware-Analyse von Marx und so weiter. Nein, und dass der Positivismus wie jedes andere Bewusstsein auch ein verdinglichtes Bewusstsein ist. Und es geht nicht darum, dieses abzuschaffen, auch nicht durch die kritische Theorie, sondern es zu reflektieren und die Trennung von Gegenstand und Methode als künstlich zu erinnern. Man kann das nicht rückgängig machen. Das ist klar. Ja? Ich bin an der Stelle gerade nochmal nachfragen darf, wenn du auf der Pferdfeier warst. Und zwar zu Popper fragen möchte, dass er würde das ja in weiten Teilen auch teilen, dass man jetzt sagt, gut, außerwissenschaftliche Werte, die kann man gar nicht raushalten aus dem Wissenschaftler. Und aus dem Wissenschaftler nicht, aber aus der Wissenschaft muss man. Ja. Das, ja? Und genau, das ist eigentlich genau der Punkt. Genau. Aus dem Wissenschaftler kann man es nicht aushalten, ja. Aus der Wissenschaft muss man es raushalten. Ja. und wie er sozusagen diesen Übergang schafft, dass er es einerseits einsieht, sagt das Inquisitivenstreit mit den Worten, es ist natürlich unmöglich, ja, auszuschalten, diese außerwissenschaftlichen Interessen aus der wissenschaftlichen Erkenntnis, aber andererseits erhebt das dann im Streit genau eine Seite später als Hauptaufgabe der Wissenschaft überhaupt diese Trennung, ja, ja, zu vollziehen. Und da ist für mich die Frage, wie er das schafft, sozusagen das zusammenzudenken. Einerseits ist es unmöglich, andererseits ist es die ständige Aufgabe, das zu tun. Ja, der Witz ist, er denkt es eben nicht zusammen, sondern er denkt es auseinander. Adorno würde sagen, man muss sich der Künstlichkeit dieser Trennung bewusst sein. Und er würde sagen, man muss es auseinanderhalten. Vorwissen, also wirklich strenge Positivisten lassen alle diese Dinge wie Interessen raus, überhaupt nicht zu. Popper hingegen konzediert, dass es das alles gibt. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, was ist denn nun eigentlich ein Problem, das sich zu untersuchen lohnt, dass das schon relevant sein muss in irgendeinem gesellschaftlichen Sinne. Und dass es nicht völlig egal ist, was man untersucht. Das alles konzediert Popper, aber es gehört in den vorwissenschaftlichen Bereich und die Wissenschaft besteht nun eben gerade drin, weil Wissenschaft eine Methode, also vorwiegend Methode ist, da muss man es rausdiskutieren. Also das ist bei Popper so. Also, hat er denn dann den vorwissenschaftlichen Bereich überhaupt nicht theoretisiert? Also, nein, der ist nicht theoretisierbar. Also, es wird nicht bestritten vom Positivismus, dass es Interessen gibt, dass es Kämpfe gibt. Das alles wird nicht bestritten. Das ist aber als solches nicht wissenschaftlich möglich. Ja. Also das ist dann eben nicht wissenschaftlich und trifft, dieses Verdikt trifft dann eben sehr, sehr viele Dinge, ne? Der Sozialwissenschaften. Naja, zur Ethnologie hat er nicht gerade das beste Verhältnis. Wer schon mal in diesem Band da gelesen hat, der wird das wissen, dass er sich darüber mehr oder weniger lustig macht. Ne? Genau wie er eben sagt, Geschichte ist nicht theoriefähig. Ich meine, da sind nicht alle seiner Meinung. Das ist klar. Aber also was er kritisiert, zum Beispiel bei den Ethnologen, ist ja nun genau diese Position, die es in der Soziologie ja auch gibt, also die Position des Marginal Man, also des Außenseiters, der sich hinstellt und als Wissenschaftler mit einem völlig neutralen Blick auf die wilden Völker guckt, wie und was die so treiben. Das ist ja eine absolut naive Position, weil es ja völlig klar ist, das ist ja selbst in den Naturwissenschaften heute schon klar, dass sich der zu beobachtende Gegenstand durch die Beobachtung selbst, also den Beobachter, verändert. Und das ist natürlich bei der Ethnologie, die ja genau mit diesem angeblich fremden Blick das alles genau erforschen kann. Aber du guckst so, als wäre das keine Antwort auf die Frage. Mich hätte interessiert, wie er auf solche Vorwürfe, die ja durchaus plausibel, also nachvollziehbar sind, wie er darauf reagiert. Also distanziert er sich wirklich komplett oder tut man Popper Unrecht damit? Also ich versuche immer noch irgendwie, dass die positive Reaktion bei Popper irgendwie zu finden, weil ich mir nicht ganz vorstellen kann, dass er diese vorwissenschaftlichen Dinge so vollkommen an sich abfallen lässt. Aber wenn du sagst, das ist gut. Ich sage, ja, also Popper ist, wenn man so will, vergleichsweise offen als Typ, also als Mensch. Das, man muss ja hier, oder meinetwegen auch als Wissenschaft, also als Wissenschaftler, er lässt viel, viel mehr zu, als wie gesagt strengere Positivisten. Aber er muss das alles, wie gesagt, in den vorwissenschaftlichen Bereich, der irgendwie einfließt, aber den muss man gleichsam analytisch eliminieren, diese vorwissenschaftlichen Elemente in der konkreten Versuchsanordnung. Soll ich mal versuchen, zur Wertfreiheit noch etwas zu sagen? Sonst schaffen wir das vielleicht nicht. Doch, ne? Also, das Problem der Wertfreiheit in gewisser Hinsicht kamen wir ja jetzt schon darauf. Das war implizit schon enthalten in all dem, was vorher hier besprochen wurde. Ich erinnere jetzt nur an diese, an das Zitat, das Adorno-Zitat über Marx. Logische Kritik, das war der Schluss, logische Kritik und die emphatisch-praktische, die Gesellschaft müsse verändert werden, sind Momente der gleichen Bewegung des Begriffs. Wichtig ist hier zu sagen, das ist ja ein Werturteil, die Gesellschaft müsse verändert werden. Das ist ja kein logisches Argument, sondern ein emphatisch-praktisches, also im Sinne jetzt der praktischen Vernunft von Kants. So, und wichtig ist jetzt zu sehen, dass, also geht um Wertfreiheit, will nur zunächst mal die Problemlage ein wenig skizzieren. Wobei, also die logische Kritik, ich hoffe zumindest, ich habe das deutlich machen können, woraus das die logische Kritik am Rationalitätsbegriff aus diesem beziehungsweise dessen Konsequenzen sich selbst ergibt. Und die praktische, die empirisch, also die emphatisch-praktische, die Gesellschaft muss verändert werden, die ergibt sich daraus, dass das Versprechen, was im Begriff, also jetzt der Gesellschaft von sich selbst, als einer von Freien und Gleichen, dass dieses Versprechen, das da vorausgesetzt wird, nicht eingehalten ist. Also das folgt aus der logischen Kritik und aus der Tatsache von Ungleichheit in der Sekte. Das heißt, die Forderung, die Gesellschaft muss verändert werden, die also jetzt hier, die sich daraus mehr oder weniger zwingend ergibt, nicht logisch, aber eben meinetwegen moralisch, das ergibt sich sozusagen aus dem Widerspruch zwischen dem Begriff der Sache, dem Begriff von sich selbst, Gesellschaft, und der Tatsache, dass die reale Gesellschaft so nicht funktioniert. Diese Forderung, das ist jetzt wichtig, um das Problem mit dem Wert bzw. Wertfreiheit zu verstehen. Diese Forderung, dass die Gesellschaft verändert werden müsse, die ist keine abstrakte, die ergibt sich nicht aus irgendeinem Wertehimmel von irgendwoher, sondern aus dieser Differenz zwischen dem Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft von sich und der entstandenen oder entstehenden Ungleichheit. Daraus entgeht, nein, das muss geändert werden. Die Gleichheit muss hergestellt werden. Ich möchte das gerne verdeutlichen, weil das natürlich jetzt wichtig ist, dass praktisch moralische Fragen gleichsam wissenschaftliche Fragen sein sollen. Das ist ja entscheidend. Wäre ja die Position, die Adorno vertritt, während die Positivisten absolute Wertfreiheit von Wissenschaft postulieren. Ich mache nur ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, inwiefern also praktisch-moralische Fragen sich selber aus der spezifischen Form der jeweiligen Gesellschaft ist. Also die, zum Beispiel der Wert oder die Norm, alle Menschen müssen genug zu essen haben. Auf die Idee, diese Forderung zu stellen, käme kaum jemand unter Bedingungen der Produktion, wo alle Menschen zu wenig zu essen haben. Da keiner würde auf die Idee kommen, zu fordern, dass alle genug zu essen haben müssen. Also wenn der Stand der Produktivkräfte so minimal entwickelt ist, wie das Jahrtausende lang war, dass es ja keineswegs genug zu essen gab. Für alle, nicht nur für alle Individuen, sondern für die meisten. Man haben ja immer mehr oder weniger Hunger gelitten. In aber einer Gesellschaft wie der unseren, wo der Stand der Produktivkräfte so ist, dass nicht 1 Milliarde Menschen hungern müssen, wie das ja der Fall ist, das kann man ja mal als Fakt nehmen, und es aber so viel produziert wird, dass niemand hungern müsste, dann ergibt sich die Forderung, und zwar nicht, also die konkrete Forderung, das darf so nicht wahr sein, alle sollen genug zu essen haben. Die Forderung ist nicht abstrakt, sondern sie entsteht als solche auf dem Niveau einer bestimmten Gesellschaft. Das heißt, das wird nicht von außen an die, wie irgendein Wert, der sozusagen von einem Ideenhimmel genommen wird und irgendwo aufoktroyiert. Das ist wichtig. Aber zunächst, worum geht es beim Werturteilsstreit? Es geht um die Differenz zwischen Tatsachen und Werten und beziehungsweise um die Differenz zwischen Sätzen über Tatsachen und Sätzen über die Dinge, die man soll, muss, darf oder nicht darf, also sogenannte Sollensätze. Es gibt Tatsachensätze und es gibt Sollensätze. Und das Problem ist ja wohl, jedenfalls in der Form, wenn man so will, diesen Dualismus zwischen Tatsachen und Werten, den hat, wenn man so will, das ist Konsens, mehr oder weniger Konsens, seit diesem Werturteilsstreit in der Soziologie in den 20er Jahren. Max Weber hat damals diese berühmten Aufsätze geschrieben, Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf. Einige werden das schon mal von gehört haben. Während Wissenschaft als Beruf sich mit Tatsachen auseinandersetzt, ist Politik eine reine Wertorientierung. Also unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Vorstellungen von der Welt. Und diese beiden sind, wie soll ich mal sagen, das sind zwei Welten. Und das Entscheidende ist jetzt, das ganz Entscheidende, ist, dass aus Tatsachensätzen sich Sollensätze nicht ableiten lassen, wohlgemerkt logisch nicht ableiten lassen. Also aus der Tatsache, dass 1 Milliarde Menschen hungern, folgt nicht, beziehungsweise nur aus dieser Tatsache kann man nicht schlussfolgern, das soll nicht so sein. Wohlgemerkt, logisch, im Sinne jetzt der Lehre vom, ja, also im Sinne der Logik. Und dieser Dualismus, der eben Dualismus zwischen diesen beiden Dingen, der ist Konsens seit diesem Positivismus-Streit. Adorno nun lässt sich darauf überhaupt nicht ein. Also auf diesen, wie er das nennt, ontologischen Abgrund, sozusagen einen Seinsabgrund zwischen Tatsachen und Werten. Darauf lässt er sich nicht ein. Er sagt, dass diese Dichotomie wirklich falsch und geschichtlich zwanghaft ist und das gesamte Wertproblem, wie es heute diskutiert wird, falsch gestellt. Also in der Soziologie, in den Sozialwissenschaften, als Ballast fortgeschleppt wird und falsch gestellt ist. Nicht ohne zu bemerken, dass selbst solche strengen Positivisten wie Durkheim einer war, der wirklich Positivist war, aber diese Differenz hat er nicht von erkennendem Verhalten und wertendem Verhalten, diese krude Trennung hat Durkheim nicht akzeptiert. Und Popper selbst, auch Popper ist das nicht ganz geheuer. Popper sagt zu Recht, Objektivität der Wissenschaft beziehungsweise der wissenschaftlichen Methode und das Postulat der Wertfreiheit der Wissenschaft sind ja selbst Werte. Also ist die absolut strikte Trennung, also auch Popper ist das klar. Wir haben ja vorher auf eine Frage schon gesagt, dass das aber dann ganz einfach eliminiert werden muss als Vorwissenschaftliches aus den deduktiven Systemen oder wie immer. Also Adorno hält das für falsch gestellt. Aber natürlich kann man das Faktum, dass das heutzutage so getrennt gesehen wird und eigentlich Konsens ist seit dem Werturteilsstreit, darüber ist nie mehr diskutiert worden, seitdem. Das kann man natürlich nicht einfach ignorieren. Also wenn jetzt, also als Wissenschaftler, als Philosoph oder so, man kann nicht einfach das leugnen. Aber was man muss diese krude Trennung und sozusagen meiner kritischen Reflexion unterziehen. Das wäre jetzt gleichsam der methodische Aspekt von kritischer Theorie. Also man muss diesen Dualismus, der, wie gesagt, unverbrüchlich zu sein scheint, einer kritischen Reflexion unterziehen, und zwar im Hinblick auf hier Historisches entstanden sein. Das war ja nicht immer so. Im Hinblick auf die historische Entstehung bis hin zu diesem Dualismus und eben die, auf die Entstehungsbedingungen dieses Dualismus. Und da ist es nun interessant, dass das, was heutzutage als Wertproblem also diskutiert wird, historisch entstanden ist, also in einer historischen Konstellation, in der also alles beginnende bürgerliche Gesellschaft, kapitalistische Gesellschaft, als die ja, Mittel und Zwecke, als die Produktion, die gesellschaftliche Produktion sich so entwickelte, dass Mittel zur Produktion und Zweck der Produktion, die vorher, da war der Zweck ungefragt. Der Zweck in früheren Phasen gesellschaftlicher Entwicklung war immer die Reproduktion des Lebens. Das war der Zweck der Produktion. Und dazu brauchte man eben Gegenstände und Mittel, aber der Zweck war ungefragt. Nachdem musste man nicht fragen. Das wird erst zum Problem in einer historischen Phase, in der nun Mittel und Zwecke auseinandergerissen werden, weil der Fortschritt der Produktion, also mit Hilfe jetzt technologischer Entwicklung, immer mehr Mittel produzierte, also Arbeitsmittel, Maschinen und so weiter, dass am Ende die Frage nach den Zwecken also sich gestellt hat. Also das, die Entwicklung ist ja die, dass bei immer mehr zur Bereitstellung von Mitteln die Zwecke sozusagen überhaupt nicht mehr erkennbar sind, beziehungsweise geradezu irrational. Die rationalen Mittel, also bei der Herstellung von Produktion, die Herstellung dieser Mittel, die steigt und steigt und steigt, also um, was weiß ich denn, besser dazustehen in der Konkurrenz und so weiter, während die Zwecke also sich völlig gelöst haben von der unmittelbaren Reproduktion, also des Lebens, sondern immer irrationaler werden. Und diese Differenz führt nun dazu, dass praktisch die Zwecke auf dieser Stufe, die Zwecke nicht mehr rational zu begründen sind. Also dass man gar nicht mehr definieren kann, was die Zwecke eigentlich sein sollen, sagt jedenfalls der Positivismus. Deswegen sind Zwecke Wertentscheidungen heutzutage. Wertentscheidungen. Und die kann Wissenschaft nicht treffen, allenfalls Politik oder wie immer. Wichtig ist aber zu wissen, und da jetzt Adornos Kritik, wichtig ist aber zu wissen, dass zum Beispiel bei Hegel, weder bei Kant noch bei Hegel, der Begriff Wert überhaupt vorkommt. Also die verwenden den gar nicht. Der Begriff Wert stammt nämlich aus der Ökonomie. Und ist erst durch Lotze, so habe ich, wusste ich nicht, aber so habe ich es gelesen, in die Philosophie eingewandert. Nun ist aber der ökonomische Wertbegriff selber, also wenn man so will, das Urphänomen der Verdinglichung. Jetzt ganz kurz und deswegen für euch wahrscheinlich komplett abstrakt. Das wäre der eigene, das das wäre jetzt eine wirklich eigene Stunde mindestens wert diskutiert wird. Also der Tauschwert einer Ware, ursprünglich hervorgegangen aus einem gesellschaftlichen Verhältnis zwischen zwei Waren, respektive zwei Besitzern von Waren. Aber da stehen sich zwei Waren gegenüber auf dem Markt und die eine sozusagen wird zum Wertausdruck für die andere. Also ich habe 5 Pfund Tee und da steht einer mit 3 Pfund Kaffee und wenn diese 3 Pfund Kaffee repräsentieren dann als 3 Pfund Kaffee den Wert der, was weiß ich, 5 Pfund Tee, die ich habe. Also der Tauschwert, das ist alles Marx'sche Wertformanalyse, Adorno bezieht sich aber ausdrücklich darauf, sonst würde ich euch das hier nicht zumuten. Und aus dem, wenn man so will, gesellschaftlichen Verhältnis wird, indem das Geld, der Wert sozusagen aus einem für anderes dastehen, zu einem an sich wird, nicht theoretisch, aber empirisch, ist euch das ja allen klar, die totale Dominanz des Geldes in dieser Gesellschaft. Die Dominanz, die Herrschaft des Geldes sozusagen über die gesamte, Gesellschaft. Ich weiß, das ist jetzt nur plakativ und nicht sehr elaboriert formuliert. Also dieser Tauschwert, der sozusagen zu einem an sich wird, im Zuge der Entwicklung des Warentausches, ist also das Urphänomen der Verdinglichung, der Entfremdung. Also in diesem Sinne muss man das verstehen. Bei Max Weber hieß der ähnliche Vorgang Entzauberung. Ja? Entzauberung der Welt, habt ihr ja vielleicht schon mal gehört. Das Urphänomen der Verdinglichung, insofern als der Wert, der ein ursprüngliches gesellschaftliches Verhältnis den Menschen so zurückgespiegelt wird, als seien es nicht gesellschaftliche Verhältnisse von Personen und sachliche Verhältnisse von Dingen, sondern umgekehrt. Ich weiß, dass ihr mich nicht versteht, muss es aber trotzdem sagen, dass den Menschen ihre Verhältnisse erscheinen, als was sie sind, nämlich gesellschaftliche Verhältnisse von Sachen und persönliche Verhältnisse von Dingen. Das ist diese berühmte Verkehrung an diese. Das ist die Analyse des Fetischcharakters der Ware, die Marx aus genau dieser Problematik des Wertes formuliert. Insofern, diese kritische Reflexion auf die Wertfreiheit, Wertneutralität und ihre historische Entstehungsbedingung zeigt, dass es kein Naturgesetz ist, dass Tatsachen und Werte also getrennte Welten sind. Das ist kein Naturtatbestand, sondern es entsteht sozusagen aus der historischen Konstellation. Werden auf einmal Zweckfragen zu Wertfragen. Also Zweck der Produktion, Sinn und Zweck der Produktion, sie werden zu Wertfragen, weil das Augenmerk nur noch auf der Mittelproduktion liegt. Also entsteht diese Frage historisch und entscheidend ist für Adorno natürlich, dass man dieses, wie soll man sagen, kritisch reflektiert. Dass es historisch so entstanden ist und nun so erscheint für die Wissenschaft, als wären das zwei verschiedene Fragen, und zwar völlig getrennte Fragen, das kritisch zu reflektieren und sich in dem Sinne nicht dran zu halten, sondern wie in der Formulierung, also emphatisch praktische Kritik, jetzt, wie er das Marx konzipiert, die Gesellschaft müsse verändert werden. Was sich aus der, also wo der, wenn man so will, der moralische Impuls sich sozusagen